Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 608 Galaktische Probleme. Ja. Tja, bevor ich zu der Überschrift komme, gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen erst. Ne? Ich verschieße das Pulver nicht schon am Anfang, das wisst ihr ja. Ne? Genau. Und es gab diese Woche zumindest mal ein paar Sachen, die wieder auf Anhieb interessant waren im Android-Bereich. OxygenOS beispielsweise, das ist ja eigentlich schon weg gewesen vom Fenster. Ja, da OxygenOS und ColorOS zusammen gehen sollten. Und das habe ich auch berichtet in dieses H2OOS. Ja. Offenbar ist das jetzt erstmal, was die OnePlus-Seite betrifft, erstmal wieder weg. Ja, OxygenOS wird es weiterhin geben. Damit hat man eigentlich alle überrascht, weil es ja schon so gut wie sicher war, dass eben OxygenOS zusammengehen wird, verschmelzen wird mit ColorOS. Und zwar war der Name H2OOS erst vor einigen Wochen aufgetaucht, aber die Idee war natürlich die Zusammenlegung von den OSs mit einer gemeinsamen Oberfläche. Damit ist Schluss. Offenbar hat OnePlus doch die lauten Stimmen in der Community gehört, die eben gesagt haben, Leute, wir wollen nicht einfach nur ein weiteres Gerät mit einer 0815 Oberfläche und also ich meine, komme ich gleich noch dazu, wie eben zum Beispiel Realme, Oppo oder ähnliches hat, sondern wir wollen unsere OnePlus Oberfläche sozusagen, die wir gewohnt sind, denn die hält sich an, also größtenteils an Stock Android. Ja, und das war offenbar vielen wichtig und die wurden auch scheinbar gehört, denn tatsächlich angekündigt ist, OxygenOS bleibt erstmal bestehen. Es ist erstmal heißt, es gibt eine Version 13, ja, und die wird sogar zurückkehren zum Nearstock Design, also quasi zurückkehren zu dem Design, was vorher auch war, so dass es eben vergleichbar mit Stock Android ist, was Optik und Bedienung und so weiter betrifft. Das ist ein starkes Zeichen und ein Zurück zu dem, was vorher auf OnePlus eben war, heißt eigentlich auch, dass man diese Route weiter bestreiten will, weil es wäre unsinnig, wenn man jetzt ein Oxygen OS 13 rausbringt, weil man eben jetzt noch nicht diese Zusammenlegung komplett fertig gemacht hat, aber dann sogar einen Schritt weiter geht und sagt, man geht wieder auf eine ganz andere Oberfläche, die mit ColorOS gar nichts zu tun hat und schon gar nicht mit dem H2OOS. Das ist mutig, das ist aber auch richtig, finde ich. Es wird nur spannend werden, wie das die Leute auffassen, vor allem die jetzt eben diese neu, aber stark promoteten Geräte wie eben dieses neue OnePlus Nord 2 CE, ja, beispielsweise gekauft haben und mit dieser Oberfläche, die eben jetzt drauf ist, und die ist ja schon ziemlich abgeändert. Und die bekommen dann eben so eine Stock-Android-Oberfläche. Also ich persönlich finde es zwar gut, aber einige Leute wird das wahrscheinlich abschrecken. Ja, denke ich, kann ich mir durchaus vorstellen. Genauso wie es andersrum auch einige Leute abgeschreckt hat, als OnePlus mit diesem ColorOS, das mehr so die chinesische Bedienart eines Telefons ist. Ja, gibt ja da so feine Tendenzen in den einzelnen Regionen, was da so eher beliebt ist bei den Menschen. Und die chinesischen Geräte haben alle so in Richtung eben dieses ColorOS, ja, und so weiter. Und die und im Westen ist es ja eigentlich ja Samsung, der Platzhirsch auf jeden Fall. Ne? Von daher ist das natürlich der Maß aller Dinge. Und wenn es dann Richtung Stock-Android geht, dann kommen natürlich vor allem die Leute, die eben ein pures Android eher bevorzugen, ohne großes Schnickschnack und auch ohne Bloatware etc. etc. Und da werden wir gespannt sein, wie das dann hier sich entwickelt und wie das dann auch ankommt bei neuen Benutzern, ob die dann eher abgeschreckt sind, weil die sagen, oh, das ist mir doch ein bisschen zu nackt, dieses OS. Ne? Da hat Samsung aber viel mehr klickibunti Bildchen und so weiter. Ne? Und das Color OS wäre auch schöner gewesen, vielleicht. Ja, wer weiß. Also mal sehen, na, wie das ankommt. Bei mir wird es bestimmt ganz gut ankommen und ich hoffe, dass es eben auch bald hier eintrifft. Dieses Oxygen OS 13. Ja, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Naja, wenn wir erstmal gucken, dass man, das ist eher das alte, naja, das neue alte drauf bekommen. Ich muss immer noch gucken, welche Version ich da gerade drauf habe, aber ich meine doch, ja, genau. Also noch ist die Oxygen OS Version 11.3 drauf. Ja, also das heißt, ich muss erstmal die Version 12 bekommen. Die bleibt natürlich erstmal optisch so, zumindest ist das was ich jetzt als letztes weiß. Und offenbar ist es auch auf Feedback von Oxygen OS 12 Nutzern aufgetaucht. Vielleicht ist das auch die Erklärung, warum hier sich das auf einigen auf einigen OnePlus-Geräten verzögert sogar. Ja. Und ja, möglicherweise, wie gesagt, hat das eine Rolle, spielt das eine Rolle. Also Oxygen OS 13, da kann ich erstmal noch ja, gemütlich abwarten. Da muss ich noch nicht mich groß drum kümmern, wenn das kommt. Denn das wird wohl so schnell nicht passieren. Oxygen OS 12, also mit Android 12 Unterbau, das wäre mir jetzt erstmal schon mal ganz recht. Ja, und dann kann man immer noch sehen. Gut, gut, also erstmal das hier. Ah ja, Nubia Red Magic 7 im Review. Die Leute von GSM Arena haben das jetzt mal voll unter die Lupe genommen und haben das getestet. Und da gibt es sehr viele genauere Untersuchungen. Was ist gut, was ist schlecht? Lest euch den Text einfach mal durch. Wenn man ein Fazit ziehen will, dann sicherlich das, die exzessive Kühlung führt dazu, dass das eines der wenigen Geräte ist, die überhaupt mit dem Snapdragon 8 Gen 1 einigermaßen gut arbeiten. Und exzessive Kühlung heißt auch wirklich exzessive Kühlung, ja, das sind Kühlöffnungen vorhanden auf der Rückseite. Beispielsweise an, also so deswegen von Ausgang, ja, für die Hitze. Und da hat man wirklich extreme Anstrengungen übernommen. Und das ist so ein Gaming-Phone, ja, ein Gaming-Phone. Klar, ist ein Nischengerät, ja, hat als Vorteil 165 Hz OLED-Panel. Wobei, klar, Software, die 165 Hz unterstützt, muss es erstmal geben. Trotzdem nicht schlecht. Dann Fast Charging Gerät bei einem Nubia-Teil ist es gar nicht so übel. Gaming Features eingebaut und drucksensitive Tasten oben, also so Shoulder Triggers. Und die sind sogar eben drucksensitiv. Das heißt, man kann da dynamisch steuern und also entsprechend reagieren, ob man stärker draufdrückt oder weniger stark draufdrückt, dann kann eben die App da was mit anfangen, wenn sie denn eben etwas damit anfangen kann. Das ist ja immer die Voraussetzung, da scheitert es oftmals dran. Schade. Und Stereo-Lautsprecher sind drin, die sind laut, das würde ich aber unter Nachteil verbuchen. Ja. und dann eben dieses ja, fast schon für ein Smartphone verrückte Kühlungssystem, das tatsächlich einen Ventilator drin hat. Also wirklich einen echten Ventilator, ne, ja, im Smartphone. Und dann funktioniert aber eben auch die Kühlung für den Snapdragon. Ne? Also muss schon sein. Irgendwann haben wir so einen riesen Klotz da mit Grafikkartenkühler hinten. Nee, vergessen wir das, aber das könnte man sich fast schon vorstellen. Negativ ist dann eben, das Teil hat kein Auto-Brightness-Boost. Das ist sehr seltsam. Die Kamera ist wirklich unterdurchschnittlich. Akkulaufzeit ist schlecht. Zwar hat es Fast Charging, aber nützt einem nicht viel, weil, naja, ich meine, könnt ihr euch schon vorstellen, Spiele saugen natürlich auch Akkus und ständig am Ladegerät ist auch nicht so. Zumindest bleibt hier wohl ein positiver Aspekt, man kann es wohl laden und spielen gleichzeitig, ohne dass das Teil überhitzt, wegen dieser Lüftung eben. Und das ist ja schon mal was. Ja, also wie oben schon gesagt, 165 Hertz, aber es gibt kaum Spiele, die eben 60 Frames pro Sekunde, also über 60 Frames pro Sekunde unterstützen. Von daher auch das nichts, ja. Und die Software soll nicht ganz so gut übersetzt sein. Aber wie gesagt, schaut euch den umfangreichen Tests von GSM Arena ruhig mal an. Ich werde den natürlich verlinken hier in den Show Notes. Die besten Android Gaming Apps 2022. Okay, was heißt Apps? Spiele. Ja. Ich meine, Nintendo hat ja ein paar Dinger rausgebracht. Die sind schon sehr interessant. Übrigens auch, da muss ich wirklich sagen, warum ich das noch nicht probiert habe, ich weiß es nicht genau. Und da muss ich auch mal schauen, was da eventueller Grund ist. Ist das hier schon bei uns draußen oder nicht? Doch, das ist eigentlich draußen. Ja, und zwar Animal Crossing Pocket Camp. Ich meine, ich hätte das sogar schon mal installiert gehabt. Hab's dann aber irgendwie nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mehr, was der Grund dafür war. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Ja, okay, na gut. Vielleicht hat mir einfach das, diese direkte Verbindung zu Animal Crossing gefehlt. Ich habe es zwar auf dem GameCube gern gespielt, aber seitdem war eigentlich nichts mehr mit Animal Crossing und ja, vielleicht habe ich da einfach keinen großen Bezug. Das Spiel selbst kann mich jetzt auch wieder erinnern. Das war mehr so ein Au ja, wie muss man sagen, so ein Ausschnitt aus Animal Crossing, wenn man das so will. Und ja, vielleicht hat es deswegen mich nicht so lange in den Bann gezogen. Aber sicherlich ein interessantes Game für viele. Dann auch Crash Bandicoot on the Run ist sehr interessant. Ja, was eben Nintendo so sonst noch anbietet. Fire Emblem Heroes, stimmt, genau. Das habe ich, glaube ich, von all den Spielen am längsten gespielt. Ja, gut, was haben wir noch hier? Square Enix, ja, Square Enix ist auch ein großer Player geworden im Android-Spielebereich. Die haben sehr vieles auf die Konsole gebracht. Kleinere Games, aber auch größere Sachen. Ja, Dragon Quest beispielsweise, Tomb Raider, Final Fantasy, ja, das alles wurde im Prinzip von Square Enix gebracht. Natürlich, klar, ihr kennt es vielleicht noch unter anderen Publishern, ganz einfach deswegen, weil Square Enix doch einiges gekauft hat. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass Space Invaders, ja, dieses kultige Space Invaders, ja, kleines Raumschiffchen unten, biu, biu, biu, ja, und oben kommen die Außerirdischen, biu, biu, biu. Das gehört jetzt auch Square Enix. 2005 wurde Taito gekauft von Square Enix und damit ging auch das Space Invaders über in die Marke Square Enix. Und klar, da könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass hier etliches zusammenkommt: Chrono Trigger, Trials of Mana, Last Remnant, Romancing Saga 3 und so viele Sachen, die eben auf Android zu finden sind. Ja. Gut, Supercell möchte ich auch noch erwähnen, wobei die keine Spiele haben, die mich auch nur ansatzweise interessieren, aber das gilt nicht für die Mehrzahl der Benutzer, denn Clash of Clans und Boom Beach haben hier auch im Android-Bereich doch sehr, sehr viele Nutzer. Entsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass das natürlich auch ein gewichtiger Player ist. Es gibt sicherlich noch einige andere, aber diese Schwergewichte, da kann man immer mal wieder gucken, was die gerade so anbieten. Und da kommen auch jetzt mal Überraschungen, gerade hinsichtlich auch der, also den Vollpreisspielen, ja, auf den Konsolen, da kommen oft gute Adaptionen oder sogar die Spiele selbst umgesetzt auf die Games, auf die Plattform Android eben. Gut, nächster Punkt ist die Wiederkehr von HTC. HTC, die haben wir eigentlich schon abgeschrieben. Im High-End-Bereich sowieso, die haben noch ein paar kleine Low-End-Produkte rausgebracht. Und irgendwie alle haben eigentlich schon seit Jahren gedacht, das war's jetzt mit HTC. Wir alle haben wohl immer vergessen, dass diese taiwanesische Technikfirma doch eben noch ein bisschen mehr produziert als nur Smartphones. Ja, die machen sehr, sehr viel. Im Smartphone-Bereich waren sie in den letzten Jahren eigentlich absolut ohne Einfluss mehr. Wir alle können uns noch erinnern, denke ich. Google hat ja die komplette Smartphone-Belegschaft gekauft von HTC und damit war HTC quasi ohne Smartphone-Sparte, wenn man so will, zumindest mal ohne Mitarbeiter groß, da nur noch eine minimale Besetzung, aber irgendwie scheinen die Leute wohl nicht aufgeben zu wollen bei HTC und jetzt soll offenbar ein neues Gerät herauskommen und zwar ein tatsächlich ein neues High-End-Smartphone. Gezeigt werden soll das wohl auch auf dem World Congress 2022 und das soll sich auch auf VR-Features konzentrieren, also Virtual Reality. Nicht Augmented Reality, sondern Virtual Reality. Aber Augmented Reality wird auch ein Punkt sein, wo sich eben HTC wieder reinhängen will. Das ist schon ein Riesending, muss man sagen. Und man weiß natürlich jetzt noch nichts davon, aber alleine schon, dass diese Nachricht die Runde macht, ist schon sehr bemerkenswert. Und jetzt wird man mal sehen, wie es eben dann beim Mobile World Congress 2022 ist, ob die eben da tatsächlich ein neues High-End-Smartphone vorstellen oder was da eben gezeigt wird. Ich hoffe, dass das nicht jetzt irgendwie eine Fehlinterpretation war und sich viele Leute jetzt freuen und denken, boah, HTC bringt ein neues Smartphone, dann ist es irgendwie nur irgendein Kontrollgerät für VR-Headsets oder sowas. Ja. Sondern, dass es dann wirklich auch ein Smartphone ist. Schauen wir mal. Müssen wir noch ein bisschen warten. Huawei-Users können eine Funktion aktivieren bald, die das Face-Unlock deaktiviert, sobald man Stresssymptome zeigt. Ja, ich meine, für manche Workaholics ist es vielleicht ganz schlecht, dann können sie das nämlich nie benutzen, aber der Hintergrund ist der, und zwar, wenn man zum Beispiel als gezwungen wird, das Smartphone zu entsperren, ja, also festgehalten, du entsperrst es jetzt, ja, und dann geht ihr eigentlich, ne, kann dann eben das nicht groß verhindern mit Gewalt, ja, dass dann eben das Smartphone entsperrt wird mit Face Unlock. Aber hier wird eine Pupillenüberprüfung gemacht. Und wenn die Pupillenerweiterung darauf hindeutet, dass man unter einer extremen Stresssituation ist, wird das Entsperren verweigert. Es ist eine ganz faszinierende Sache, wie gut die funktioniert. Das weiß ich noch nicht. Das ist jedenfalls als Patent jetzt angemeldet worden. Und wann das dann letztendlich in den Huawei-Geräten verbaut wird, weiß ich noch nicht. Ich hoffe auch, dass diese Technik dann noch andere Firmen lizenziert werden. Weil ja, wir wissen ja, das Problem mit Huawei ist, dass es eigentlich kaum noch hier bei uns, ja, sagen wir mal, vernünftig verkauft wird. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass dann diese Technik auch an andere Firmen lizenziert wird, dass die sie auch nutzen können. Wenn sie denn entsprechend effektiv ist. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass da viele falsche, also False Positives ist. Ich meine, klar, wenn man selbst jetzt zum Beispiel gestresst ist, ja, und muss in dieser Situation dann eben das Smartphone entsperren, dann kann man das ja auch mit dem PIN-Code noch machen, ne? Ist ja klar. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn man schon so Gewalt anwendet, ja, um eben mit Face Unlock das Smartphone zu entsperren, ob dann das, naja, sagen wir mal, die Herausgabe der PIN verhindert werden kann, das ist natürlich noch die andere Frage. Ja, so ist das. Man bräuchte so eine Failed PIN, ja, die gibt man dann ein. Dann scheint sich das Smartphone zu entsperren. Also man kann die unkritischen Funktionen benutzen. Einige Apps sind einfach nicht da in der Liste. Das wäre sicherlich technisch kein Problem. Gleichzeitig wird ein Notruf abgesetzt oder beispielsweise eine Person benachrichtigt etc. Und dann kann da vielleicht was gemacht werden, ja, also und dass der entsprechende das merkt, dass man eben die falsche PIN rausgegeben hat. Ja, so ein System wird ja auch verwendet bei verschiedenen kryptografischen Programmen, wie zum Beispiel früher TrueCrypt, jetzt heißt es Cambridge VeraCrypt. Da kann man einen Container im Container machen und wenn man dann quasi gezwungen wird, das Passwort rauszugeben, dann kann man das Passwort rausgeben von dem Container. Und es gibt keine Chance zu prüfen, ob in diesem Container nicht noch ein Container ist. Und nicht noch ein Container und noch ein Container oder sowas, ja. Kann man nicht machen. Und deswegen ist das dann, naja, scheinbar hat man, ne, sich gebeugt und dann wird es entsperrt. Und man sieht dann, die sehen dann eben diese Partition und dann, ja, okay. Muss man gut aufbauen und dann kann man das eigentlich ziemlich sicher so nutzen. Muss eben glaubhaft sein. Das Realme GT Neo 3, das ist jetzt aufgetaucht bei Geekbench und die Werte sind ziemlich gut. Ja, dazu komme ich allerdings auch noch später. Ihr werdet überrascht sein. Das Realme GT Neo 3 hat ja so ein Dimensity 8100 Chipsatz drin und mit seinem 6,7 Zoll Full HD Plus AMOLED Screen. Ich habe das wegen dem Prozessor als Midrange-Gerät euch ja mal vorgestellt. Offenbar habe ich mich da getäuscht. Es gibt erstmal zwei RAM-Versionen mit 8 GB und 12 GB. Und dann gibt es bis zu 512 GB Storage-Optionen. Das hört sich natürlich nicht nach Midrange an. Nun, eben der Prozessor, das hat mich gewundert, weil der 8100er ist ja nicht so stark wie der 9000er Dimensity. Aber da gibt es eine handfeste Überraschung noch. Wie gesagt, da komme ich gleich noch dazu. Das ist wirklich ist der Wahnsinn. Ja. jetzt muss ich gerade mal schauen hier, nicht, dass ich was hier übersehe. Da gibt es nämlich heute wieder komplizierte Sachen. Ja. Also das Oppo Find X5 Pro, das kommt ja auch mit Dimensity 9000 Chipsatz und auch das ist auf Geekbench aufgetaucht. Und da kann man wirklich schon sehen, 4252 Multicore-Score und 1301 Single-Core-Score. Da geht's richtig zur Sache. Das ist der Wahnsinn. Das Gerät wird eins der leistungsstarksten Geräte auf dem Markt sein. 12 GB RAM, 256 GB Storage. Das Teil hat übrigens eine Android 12 mit ColorOS und 6,7 Zoll Display, AMOLED und Gorilla Victus oder Gorilla Glass Victus. 1000 Hertz Touch Sampling Rate und 120 Hertz Refresh Rate. Sehr beeindruckend. Damit würde das auch als Gaming Phone durchgehen, ganz locker. Ja. Und auch wohl mit einer vernünftigen Karte, denn 50 Megapixel Kamera meine ich, denn 50 Megapixel Kamera, ja, Sony Prozessor, Sony CMOS und oder Sensor, nicht CMOS, CMOS ist ja schon wieder out of date oder sowas, ne? 10-Bit, 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 13 Megapixel Telefotokamera, das ist natürlich schön. Und Front-Facing-Kamera sogar 32 Megapixel, da kann das Selfie glühen, ja. Und Water-Resistant IP68 Rating ist vorhanden, In-Display-Fingerprint-Sensor. Eigentlich alles, was man vom Top-Gerät erwartet, aber ich befürchte auch, der Preis wird top sein, da ist noch nichts jetzt definitiv bekannt, aber ja, sobald es da neue Sachen gibt, sage ich das natürlich euch. Nur jetzt auf Geekbench aufgetaucht und wirklich faszinierende Werte. Immer vorsichtig sein bei diesen Sachen hier. Auch das Realme GT Neo 3, das ist ja auch, wie ich ja eben gesagt habe, auf Geekbench aufgetaucht. Nur das sind alles sehr frühe Benchmarks, vor allem das vom Realme GT Neo 3. Das sind sehr frühe Benchmarks und das bedeutet, wir müssen da wirklich das mit einem kleinen Fragezeichen versehen oder auch mit einem großen Fragezeichen, denn da muss es erst unabhängige Benchmarks geben von Leuten, die das Gerät, auch das reale Gerät auch wirklich haben, weil ich traue dem Braten nicht ganz so. Normalerweise sind diese Firmen zwar jetzt nicht dafür bekannt, Realme, obwohl, dass die irgendwas frisieren oder sonst irgendwas, nur ich weiß nicht, wer das eingestellt hat und welche Version da eingestellt wurde von diesen Sachen. Wundern tun mich diese Werte allerdings nicht, ja, wenn man da noch sich weiter mit beschäftigt. Und das machen wir auch gleich. Ne, aber vorher noch was anderes. Und zwar eine klitzekleinigkeit oder eine klitzekleine News habe ich noch für das Osum OV1 Flaggschiff-Smartphone von den Machern des Essential Phones. Ihr könnt euch noch erinnern, ja? Frühere Mitarbeiter von Essential haben sich hier zusammengeschlossen und haben jetzt Osum gegründet und die stellen jetzt ihr neuestes Smartphone vor, ebenfalls Mobile World Congress und da sind auch sehr interessante Sachen herausgekommen. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Versionen mit Stainless Steel bzw. Materialien, die verwendet werden. Stainless Steel, Titanium, Keramik. Ja. Also das heißt, wir können da wahrscheinlich auch ein High-End-Gerät erwarten. Das Ganze wird mit der Bratpfanne 8 Gen 1 oder mit der Bratpfanne 8 Gen 1 Plus hier betrieben. Da müssen wir mal gucken, wie es dann eben mit der Kühlung aussieht. Rein optisch ist das Gerät ein eher konventionelles Smartphone, also nichts Gaming-Phone mit was weiß ich, jede Menge Schnickschnack auf der Rückseite und Kühlung aktive oder sowas. Mal sehen, wie die das lösen, ob sie das gut lösen können. Ja, die Augen sind natürlich oft auf die gerichtet, wegen der Vorgeschichte mit Essential. Der Preis soll weniger als 1000 Euro kosten, was ich natürlich schon mal sehr, sehr gut finde, dass es weniger als 1000 Euro ist, aber so wie sich das anhört, wird es dann, naja, 999 Euro wahrscheinlich kosten. Ne? Also, soll auch mehrere Farben geben, Solar Yellow, Borealis Green, Twilight Blue und Dusk Purple. Hört sich alles ziemlich cool an, aber das müssen wir natürlich erstmal alles genau sehen dann. Aber schön, dass es wieder neuen Anbieter gibt und hoffentlich kommen die Geräte dann auch bei uns auf den Markt. Also langsam glaube ich ja, dass Samsung den Netcast hier hört. Ja, hier meine Forderungen nach endlich mal anderen Formen, die scheinen gehört worden zu sein. Ja, ist natürlich nur Quatsch, aber trotzdem, Samsung hat jetzt ein Patent eingereicht mit einem Gerät, das eine P-Form hat. Ja, bei mir ist zwar eher so ein naja, F, umgedrehtes F, aber egal. Aber jedenfalls ist es komplett seltsam. Und ich weiß auch nicht genau, ob es da wirklich irgendwelche besonderen jetzt Anwendungen gibt, wo da wirklich Nutzen draus ziehen könnten. Also zum Beispiel Websurfen oder so ist damit auch nicht besser. Aber vielleicht könnte man das als Info Bar oben sehen, sozusagen, ja, als Infobereich zusätzlich zu dem normalen Handy-Display. Interessant ist, nach den Bildern, die man hier sieht, das ist so ein Rendering, und da ist das Display oben, ja, das P umklappbar. Ja, also es ist nicht immer in dieser F- bzw. P-Form, ja, und das ist dann umklappbar, so dass man dann einen Teil von dem Display auf der Rückseite des Gerätes hat. Ja. Und das ist ja dann schon mal eine wirkliche Verbesserung. Da kann dann auch schon, da sehe ich dann zum Beispiel gleich wieder die Möglichkeit, die Hauptkamera auch als Selfie-Kamera zu benutzen und dort eben dann das Kamerabild anzuzeigen oder eben Always-On-Part vom Display zu zeigen. Auch mit Hintergrundbild beispielsweise, so dass man das Design vom Handy auch noch ein bisschen verändern kann. Ganz schön, meiner Meinung nach, was da damit möglich ist. Nur wenn es aufgeklappt ist, da fehlt mir jetzt noch ein bisschen so die Idee, was man da eben zusätzlich noch machen könnte. Aber vielleicht wird sich das Problem erst gar nicht stellen oder die Frage wird sich da gar nicht erst stellen, weil wenn man das dann benutzt und da hat man einfach nur einen freien Bereich, wo man zum Beispiel mit Splitscreen eine andere App drauf macht oder so. Ja, beispielsweise. Die Samsung Note-Linie, die Galaxy Note-Linie, die ist übrigens jetzt tatsächlich beendet. Das hat jetzt auch Samsung offiziell bestätigt und damit sind hoffentlich jetzt endlich die Spekulationen vorbei. Zuerst hieß es ja, es gibt kein neues Note mehr, hat man spekuliert. Dann hieß es doch, es gibt ein Note wieder. Und dann heißt es gar nicht, nein, es gibt kein Note mehr. Auch gerüchteweise. Ja, dann hat sich das hier rauskristallisiert mit dem Galaxy S22 Ultra und dem Stift, ja, und auch den Galaxy Z Fold und dem Stift. Und da hat man dann eben gesagt, na, also mit Sicherheit wird es da keine Note-Linie mir geben, kein Galaxy Note mehr, und einige Leute in verschiedenen Kommentaren sind ja da so richtig, also nicht hier bei mir, sondern eben auf verschiedenen Internetseiten, die sind richtig sauer geworden, die haben sogar das Ende von Samsung prophezeit, falls sie die Note-Linie einstellen würden, dann würden alle ernsthaften Kunden würden da weggehen, ja, also die Note Fanboys, ja, die waren da stark vertreten. Und ich habe ja schon gesagt, die haben sich da so gebildet nach dem Galaxy Note 7 Desaster, ja, und naja, solch ein Desaster schweißt auch zusammen, ja, und deswegen hat man dann eben hier wohl so eine starke Nutzerschaft gegründet, die aber eben, auch wenn sie sehr, sehr laut ist, wohl nicht sehr groß mehr ist, ja. Für die Business-Kunden ist oftmals eben die sind die Funktionen eben nützlich. Das heißt, es müssen die Funktionen drin sein, es müssen die Funktionen drin sein, die eben auch beim Galaxy Note vorhanden sind. Das ist so bei diesen Galaxy Ultra-Geräten. Und deswegen wurde es auch jetzt offiziell gesagt, dass, und zwar in einem Interview, ja, und auch per Tweet dann eben herausgegeben, dass der Chef von Samsung Electronics MX, also heißt es diese neue Sparte MX Business, gesagt hat, dass die Galaxy Note Geräte jetzt immer als Ultra herauskommen. Also das heißt, die S, zum Beispiel S22 Ultra, das ist dann eben der Ersatz für die Note-Geräte. Und nächstes Jahr wird es dann vielleicht ein S23 geben und das S23 Ultra ist dann eben wieder die Nachfolge vom S22 Ultra und geht dann eben in die Fußstapfen von dem Note insgesamt über. Also die Note-Reihe ist Geschichte und damit ist jetzt hoffentlich endlich diese leidige Diskussion weg. Und wer halt jetzt überhaupt nicht damit umgehen kann, dass es eben jetzt das Galaxy Note jetzt S22 Ultra heißt oder S Ultra heißt, dann kann man auch nichts mehr machen. Wenn der Name wichtiger ist als die Funktion, dann geht auch nichts mehr. Ne? Genau. Ja, das S22 Ultra übrigens hat gute Arbeit geleistet bei Cherry Rick Everything. Ihr wisst ja, ne, da war das, wo letzte Woche ein Smartphone einfach so in der Mitte zerbrochen hat, wo man das nicht vermutet hätte. Das war das OnePlus 10 Pro. Da waren einige schockiert. Aber das S22 Ultra, das hat sich da ein bisschen besser gehalten. Also zugegeben, der S-Pen nicht gerade, aber das S22 Ultra hat sich da gut gehalten. Und zwar in jeder Hinsicht. Ja, ist auch sehr stabil gewesen. Da hat nichts gekracht. Das kann ich schon verraten, wer sich das Video angucken will. Ich setze natürlich hier wieder einen Link rein. Und ja, selbst ich war da überrascht davon oder beeindruckt. Es ist auf jeden Fall, auch wenn natürlich der Preis jenseits von Gut und Böse ist, aber vom Robusten her ist es wirklich gut. Ja. So, also das war gute Nachricht für Samsung und ich denke auch, es ist eine gute Nachricht für alle, dass eben die Note-Reihe jetzt mal eingestellt wird und das alles dann eben in der S-Reihe aufgeht. Dann hat man eigentlich ein viel besserer Überblick und ja, ich finde das alles positiv. Nicht so positiv sind die anderen Meldungen, die es da gab diese Woche für Samsung. Das S22, das S22 Ultra sind zum Beispiel laut Fixit sehr schwer zu reparieren und deswegen wird die Wertung dort dann natürlich auch entsprechend mau ausfallen. 3 von 10 möglichen Punkten haben diese 2 Modelle nur bekommen und das ist ziemlich übel. Also für Leute, die selbst ihr Gerät instand setzen wollen, ist das definitiv nichts. Ja, und gut, die Werkstätten wird es geben, die können das, die machen das. Allerdings entspricht es ja dann auch Geld, also wenn man das machen lässt, dann wird es auch teurer. Garantiemäßig, klar, wenn es über Garantieabwicklung geht, kann einem das natürlich auch wurscht sein, aber ich schätze mal, dass das hier dann nicht wirklich repariert wird. Das ist schon ein Gefrickel, muss ich sagen. Und da geht es dann halt, ich kann es zwar nicht genau sagen, aber normalerweise ist es ja so, dass Geräte, die eben schon so konzipiert sind, dass man sie eigentlich kaum reparieren kann, dass die eben auch nicht repariert werden von den Firmen her, sondern einfach bestenfalls noch in den Recycle-Schrott kommen und das war's dann. Nicht sehr nachhaltig, eben auch wenn ein Gerät so schlecht zu reparieren ist. Wird sich dann zeigen, wie die Werkstätten das dann handhaben. Für, wie gesagt, für Bastler selbst. Also hier mal einen Akku einfach so auswechseln, das ist nicht wirklich vernünftig durchzuführen. Das wäre, also da ist die Chance groß, dass das Gerät dann für Ungeübte da kaputt geht, ne? Statt dass dann der Akku ausgetauscht werden kann. Samsung ist auch noch anders aufgefallen, und zwar ist jetzt herausgekommen, dass Samsung Apps drosselt, offenbar um Herr zu werden wegen den Hitzeproblemen durch diesen diesen Snapdragon 8 Gen 1, ja, Bratpfanne 8 Gen 1. Ich habe mir schon gedacht, wie das, was das für Auswirkungen haben kann mit den entsprechenden sagen wir mal Hersteller, und da war ich allerdings überrascht, dass die wirklich die Apps drosseln, nur damit der Prozessor nicht heiß wird. Also nicht, muss man das falsch verstehen, das ist nicht so, dass der Prozessor dann herunterdrosselt, wenn er heiß wird, sondern aus Energiespargründen und Hitzeproblemen oder Hitzegründen laufen die Apps per se langsamer. Die werden per se gedrosselt und betroffen sind davon etwa 10.000 Apps. Und zwar sind die in diesem Samsung Game System, das GOS-System, eingenistet, und wenn dann entsprechend so eine App erkannt wird, wird auf die dort voreingestellten Werte gesetzt, die Leistung, und dann entsprechend läuft die App eben langsamer. Das ist nicht sehr schön. Es gibt natürlich Möglichkeiten, man kann, soweit ich weiß, kann man diesen Game Launcher und Game Booster komplett deaktivieren. Dann kann man entsprechend die Apps ungedrosselt nutzen. Gibt es natürlich wieder andere Probleme. Aber Samsung weiß auch von dem Problem, und die haben geschrieben, sie werden also demnächst per Software eine Funktion implementieren, dass es ermöglicht, dass der Kunde selbst besser einstellen kann, wie die App laufen soll, und dass das dann eben verhindert wird, sozusagen, dass diese Apps gedrosselt werden. Ja. Und man gibt hier offiziell zu, ja, dass man damit starker Hitze vorbeugen will. Ja. Also man gibt es quasi direkt zu. Und ich darf das mal noch zitieren. Es geht da hauptsächlich auch, also sie haben jetzt hauptsächlich Spiele damit gemeint. Die 10.000 Apps sind allerdings auch normale Anwendungs-Apps davon betroffen. Ja. Die schreiben da: The GOS of the Samsung Galaxy S22 series is preloaded with our app that optimizes CPU and GPU performance to prevent excessive heat during long gameplay. Na, was habe ich euch gesagt? Der Prozessor bringt rein gar nichts bei Games, weil der nach kurzer Zeit überhitzt und dann runterschaltet. Außer er hat natürlich so eine Kühlung wie bei dem Nubia, nur das muss man dann auch erstmal testen, mit aktivem Kühler und Ventilator im Gerät, ne? Man glaubt es kaum. Dann klappt es, ja, aber ansonsten sieht es wohl eher mau aus. Ne? So. Gut, also das ist natürlich weniger erfreulich von Samsung, und noch weniger erfreulich ist, dass Geekbench reagiert hat wegen scheinbarer Manipulation der Benchmarks. Wow. Es gibt da einige Probleme, sage ich mal, und Geekbench hat sich jetzt dazu entschlossen, dass einige Samsung-Flaggschiffgeräte auf die Blacklist kommen bei Geekbench. Das heißt, nicht mehr auftauchen, nicht mehr gewertet werden, weil es nicht stimmt, was dort gesagt wird an Benchmarks. Wow, das ist natürlich ganz schön bitter. Auch hier wird in diesem Zusammenhang auf das GOS-Utility verwiesen, ja, und also bei diesem anderen Skandal, ja, wird immer Skandal gleich alles genannt, ne, und hier liegt das Problem sogar wohl etwas tiefer, ja, und das ist schon sehr, naja, seltsam, sagen wir mal so, ja. Ja, also da sind auch zum Beispiel Apps betroffen wie Geekbench, 3DMark, PCMark, GeefXbench, Antutu, Anthrobench, CPDT. Die sind so offenbar eingestellt, dass sie auf keinen Fall heruntertakten, auch nicht bei hoher Last, was natürlich auch eine Gefahr bedeutet dann für den Prozessor, aber ne, was macht man nicht alles, um ein guter Benchmark zu halten? Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wir müssen dann mal warten, bis die regulären Geräte auf dem Markt sind, bei den anderen Benchmarks natürlich. Es wird da getrickst, dass Samsung jetzt hier trickst. Ehrlich gesagt, das hat mich schon gewundert, weil ich hätte nicht gedacht, dass sie das überhaupt müssen, weil ehrlich gesagt, jemand, der ein Samsung-Gerät kauft, der interessiert sich für Benchmarks doch nur am Rande. Ja, da braucht man doch nicht zu schummeln. Also ich kenne die meisten, die ich kenne, die ein Samsung-Gerät kaufen würden, denen wäre das vollkommen egal, ob das Gerät jetzt in den Top 10 ist oder unter ferner liefen. Das ist Samsung, die Oberfläche und dann ist das fertig. Mehr wollen die nicht. Ja. Und wenn die dann hören, ja, das neue Samsung, ja, oder sogar noch hören, das neue Flaggschiff Samsung, dann war es das, dann interessiert es die reichlich wenig, was da beim Benchmark-Test rauskommt. Von daher finde ich das schlecht, dass Samsung hier offenbar denkt, sie hätte in Mengen technikaffine Kunden, die auf sowas Wert legen wollen. Die müssten eigentlich wissen, dass diese Leute sowieso kein Samsung-Gerät haben, sondern andere Geräte, die viel günstiger sind und viel leistungsfähiger sind als die Samsung-Geräte, aber eben andere Schwächen haben, die für den Normalkonsumenten vielleicht wichtiger sind. Ja, aber was Leistung betrifft, da ist das Samsung, das wissen wir auch sogar offenbar mit diesen, beschönten Benchmarks, ja, trotzdem noch viel, viel, viel performanter, ja, als von anderen Firmen. Ne? Also das ist, naja, okay, gut, was soll's. Aber auch das ist eine ziemlich schlechte Nachricht, muss ich sagen. Naja, die Verkäufe von MediaTek hingegen, die haben jetzt auch in den USA den Marktanteil quasi übernommen. Und zwar sind die jetzt ersten Mal bei 51% gelandet, während Qualcomm bei 47% liegt, ja, noch ein kleiner Rest von anderen, und das ist ein gewaltiger Sprung. Vorher waren die im Quartal vorher waren die so nur bei 41%, jetzt sind sie bei 51%, und das, obwohl so viele Hersteller anscheinend wegen der schnelleren Verfügbarkeit dann doch den Snapdragon 8 Gen 1 eingesetzt haben, statt den Dimensity 9000 Prozessor. Und trotzdem ist eben hier der Marktanteil übergegangen, also die Marktführerschaft übergegangen an MediaTek in den USA auch. Ja, also weltweit sowieso ja schon eine ganze Zeit lang, aber in den USA war bisher Qualcomm absolut der Marktführer. Das hat auch was mit den Frequenzen zu tun. Ja, es ist sogar geradezu unglaublich, dass MediaTek hier die Marktführerschaft übernommen hat in den USA, weil es eben zum Beispiel bei MediaTek damals die 9000 einige Frequenzen gibt, die gar nicht genutzt werden können dann mit diesen Geräten. Allerdings betrifft es nur die USA und es ist auch nur relativ wenig Frequenz davon betroffen. Trotzdem, es ist erstaunlich. Sicherlich, das ist, also MediaTek ist ja mehr als jetzt nur die neuen aktuellen Smartphone-Prozessoren, weil einfach hier viel zu viele Low-End-Prozessoren, Mid-Range-Prozessoren und all das spielt ja auch mit eine große Rolle, und da hat MediaTek ja traditionell schon einen hohen Anteil, von daher, ja, ist okay. Und für MediaTek gibt es noch einige andere sehr interessante Sachen, ja, nämlich, dass man glaubt es kaum. Wie gesagt, immer vorsichtig mit den Benchmarks, aber trotzdem, das Snapdragon 8 Gen 1 ist geschlagen worden vom Dimensity 8100 auf Geekbench. Ja, ihr habt richtig gehört. Also nicht nur, dass der Dimensity 9000 den Snapdragon 8 Gen 1 schlägt, sondern auch noch der Dimensity 8100, also der eigentlich der abgespeckte Prozessor, ja, der in günstigeren Geräten eingesetzt wird. Selbst der ist schneller als das Snapdragon 8 Gen 1. Also irgendwie jetzt, das ist schon fast das ein Skandal, ja. Unglaublich, ja. Wirklich. Also das ist irre. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sowas hätte ich selbst auch nicht erwartet, aber die Unterschiede sind da deutlich. Und von daher muss man wirklich einen Hut ziehen. Selbst der 8100er hat hier jetzt also den Flaggschiff-Prozessor, den besten Prozessor, den Qualcomm aufzuzeigen hat, geschlagen. Und das ist hier nur die zweite Garnitur von Dimensity. Ja. Von MediaTek. Unglaublich. Wow. Das wird natürlich viele Hersteller hoffentlich zum Nachdenken bringen, denn der Dimensity 8100 ist natürlich günstiger als der Snapdragon 8 Gen 1. Ja? Und im Gegensatz zum Dimensity 9000, da, ja, das ist nur minimal, die halten sich fast die Waage. Ja? Aber der Dimensity 8100 ist deutlich günstiger. Wahnsinn. Jetzt habe ich noch was anderes. Ich muss gerade mal gucken, wo das ist. Hat da eigentlich was Schönes rausgesucht gehabt? Ach, schade, ich habe eigentlich hier eine Liste heute gesehen im Internet, so der Vergleich von verschiedenen MediaTek-Prozessoren, aber ich kann sie nicht mehr finden. Schade. Vielleicht reiche ich das noch nach nächste Woche, eventuell, wenn ich die wieder gefunden habe. Die Schnelle geht es jetzt nicht. Aber da waren nämlich ganz interessante Sachen zu sehen. Okay, also dann gucken wir mal jetzt, kommen wir mal zur App der Woche. Und das war diesmal ein Spiel. Ja, diesmal kein Anime-Game, cool. Simon's Cat Dash nennt sich das Ganze. Simon's Cat Dash, ja. Und ja, also es ist technisch jetzt bestimmt keine super duper Meisterleistung und es ist so ein Endless Runner Game, was mir persönlich eigentlich gar nicht so arg zusagt. Aber es ist Simon's Cat. Ich meine, Simon's Cat. Ja, und zwar richtig schön inszeniert mit der schönen typischen Simon's Cat Grafik. Ja. Und sogar in Farbe, man glaubt es kaum. Wunderbar und ja, wie gesagt, vom Spiel her ist es eher schwierig am Anfang, man gewöhnt sich dran, ja, und alle, sagen wir mal, Comedy- und Scherzelemente eben, die es bei Simon's Cat gibt, sind damit eben drin, ja, und von daher ist es sicherlich für viele Simon's Cat-Fans und auch für viele Katzenfreunde überhaupt ganz, ganz schön. Man kann als Kätzchen und als Chloe auch spielen. Ja. und es ist wirklich schön gemacht. Ja. Für Fans einfach fantastisch, muss man ganz klar sagen. Und es ist auch, naja, sagen wir mal, wenn auch die Langzeitmotivation vielleicht etwas in den Hintergrund rückt, ist aber doch hier das Game wieder in die Hand zu nehmen, um mal kurz wieder ein bisschen zu spielen, einfach schön und ist auf jeden Fall groß, diese Verführung. Ja. Und ja, es macht einfach riesig Spaß, auch wenn das Game-Prinzip eigentlich sehr, naja, primitiv ist, sage ich mal so. Aber hey, ich meine, Sir Jungle, Piratenkatzen, Simon's Cat, Grafik, ja, das ist doch alles Wahnsinn, ja, cool einfach nur. Und deswegen musste das einfach die App der Woche diesmal sein, wenn man einfach mal schnell ein bisschen zocken will in diesem Bereich. Cool. Also Simon's Cat Dash gibt's kostenlos im Play Store, natürlich nur 3 Meter mit In-App-Purchases, aber mit In-App-Käufe, aber ich denke, ja, man kann es auch so gut bestreiten. Und es ist Simon's Cat. Ja. Okay. Damit sind wir am Ende von dieser Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr die Links sehen wollt, und das ist natürlich heute zu empfehlen, wegen verschiedenen Tests und natürlich auch wegen der App der Woche, dann findet ihr alles in den Shownotes. Und die Shownotes da, die findet ihr in eurem Podcast-Player irgendwo, ne, zum Aufklappen, oder vielleicht sind sie auch schon auf einem normalen Screen und dort könnt ihr dann draufklicken, und da gibt es auch ein paar eventuell ein paar weitere Informationen zu den behandelnden Themen. Ja, genau. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And volumes rule that world.